Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday, Sunday, Sunday. They have no scruples. They're corrupt and immoral. Herzlich willkommen zum Sunday Service. Manuel Etaff hörten wir gerade eben. Hinter diesem Pseudonym verbirgt sich der Ire. Neil Mannion ist in Berlin ansässig, lebt dort in den einschlägigen Clubs auf und hat gerade mit Trails sein zweites Album veröffentlicht. Die Musik darauf, wie wir gerade eben hörten, zwischen Ambient, Pop und natürlich ganz viel Elektronik. Song gerade eben hieß I See Myself in You. Heute in der Sendung gibt's Musik von Nico Case. Dann habe ich für euch dabei Bill Ryder Jones mit seinem neuesten Album. Es gibt was von Anna von Hauswolf. Schönes, trashiges mit den Trams. Ich habe Churches für euch dabei, dann gibt es ein paar Dub-Geschichten mit Kongo Natty und hier ein Herr aus Schweden, der sich Hon oder Höhn nennt, also das O mit so einem Dach oben drauf, mit dem Song Vulture. Das war der Song Vulture von Hon oder Hön, wie auch immer man das aussprechen mag hier auf Skandinavisch. Hinter diesem Projekt verbirgt sich Jesper Liedank, der ist ansonsten Frontmann und Songschreiber bei einer Band namens The Rumor Set Fire. Kennt ihr vielleicht, lief auch hier schon bei meiner Sendung. Ja, und das Album von Hon heißt hier White Lion. Ziemlich komisches Ding zwischen Pop, ein bisschen R&B und ganz viel Synthi-Sounds dabei. Also komische Mischung irgendwie, aber naja, gibt bestimmt Leute, die das ganz großartig finden. Als nächstes President Bongo, das scheint mir so ein Kollektiv von ganz, ganz vielen Leuten zu sein, die auch fast schon orchestral hier rangehen mit ganz vielen Instrumenten. Das Album dieser Band heißt Serengeti und hier kommt President Bongo mit ihrem Song Mezzogiorno. President Bongo gibt es halt vornehmlich perkussive Instrumente zu hören. Also mindestens 3, 4, 5 Leute, die hier Percussion spielen gleichzeitig. Dazu dann noch Hammond-Orgeln, Cellos, was ist noch dabei? Akkordeons und die Geigen auch nicht zu vergessen. Nicht bei dem Song, gerade eben, aber bei anderen Songs auf dem Album, welches da heißt Serengeti. Und President Bongo waren das gerade mit ihrem Song Mezzogiorno, was immer das heißen mag. Irgendwie italienisch, schätze ich mal, aber ansonsten weiß ich auch nicht weiter. Die nächste Band nennen sich Womps, kommen aus Glasgow, haben eine Single veröffentlicht, die ziemlich großartig ist. Die A-Seite, Live a Little Less, habe ich auch schon mal gespielt hier vor gut einem Monat. Jetzt kommt die B-Seite von den Womps, von eben dieser Single Dreams on Demand. It's warm outside. Please run and all I ungewöhnlich laute Töne, wenn man bedenkt, dass Worms, die wir gerade hörten, aus Glasgow kommen, wo man ja eher sonst lupenreinen Pop kennt. Aber wenn man mal etwas zurückdenkt, auch Teenage Fanclub haben eher etwas krachiger angefangen und kommen ja auch aus Glasgow. Worms hörten wir gerade mit Dreams on Demand. Das Debütalbum dieser Band wird demnächst irgendwann erscheinen, die nächsten Wochen irgendwann. Und wurde aufgenommen von Steve Albini in deren Studio in den USA zu Hause in Chicago. Und klar, wenn Steve Albini seinen Finger da dran hatte, dann wird es halt immer etwas lauter, krachiger und gitarrenlastiger, natürlich. Die nächste Band war nicht bei Steve Albini, weil sie ganz anders klingen. Cristobal and the Sea haben gerade mit Sugar Now ihr Debütalbum veröffentlicht. Da habe ich bisher eigentlich relativ wenig erst draus gespielt. Wahrscheinlich, weil ich ein bisschen enttäuscht bin von dieser Platte. Ihre EP, welche vor einem Jahr erschien, war ziemlich großartig mit so einem Mix aus Tropicalia Sounds und so ein bisschen eine Spur Weirdness dabei. Die neue Platte hier, ihr Debütalbum sozusagen, kann das nur ansatzweise bieten. Hier kommen sie mit Counting Smiles, Cristobal and the Sea. Thank you. Tja, das waren also Christabel and the Sea. Ihr Album Sugar Now, gerade erschienen unter Counting Smiles, hieß der Song gerade eben. Auf dieser Platte gibt es irgendwie alles zwischen westlichem Folk, Afro-Pop und auch so ein bisschen Latin-Einschlag, Bossa-Nova-Gitarren und ein Kessel Buntes, manchmal vielleicht auch ein Tick zu viel zusammengerührt hier. Olafur Arnalds und Nils Frahm haben sich ab und zu mal getroffen. Nils Frahm kennt ihr ja, diesen Klaviervirtuosen aus Berlin. Olafur Arnalds ist ein, würde man sagen, Popmusiker aus Island, obwohl Pop eigentlich auch nicht so ganz richtig ist in diesem Fall. Die beiden treffen sich ab und zu mal, um schwimmen zu gehen, um Pizza zu essen oder auch einfach nur um zu wandern. Mal in Reykjavik, Island, mal in Berlin, wo sie jeweils wohnen. Und letztendlich landen sie doch immer, nicht im Bett, sondern im Studio und nehmen dort zusammen Songs auf, und die sind jetzt erschienen auf einem Album, das da heißt Olafur Arnalds and Nils Frahm Collaborative Works auf Doppel-CD, gibt es hier richtig viel draufgepackt. Das Ganze wird meistens in einem Take aufgenommen, ohne viel zu editieren. Entsprechend ist auf diesen Platten auch relativ viel Ausschlussmaterial drauf, aber auch ein paar schöne Songs wie dieser hier zum Beispiel Love and Glory. Thank you. you would listen. Every thought would fade into the distance. Run if you like. All the mistakes you left behind, hold me down. You can't deny and I can't deny. Open your eyes. I'll look away and you come around to build your words. High enough to carry you over. Never would've given you up. Never would've given you up. You up if you only hadn't given me up. Only hadn't given me up. Put me up then I never would've given you up. Never would've given you up. You up if you only hadn't given me up. Only hadn't given me up. Put me up for you. Sunday Service, und das gerade eben waren Churches, ein Trio aus Schottland, die gerade eben mit Every Open Eye ihr drittes Album veröffentlicht haben. Davon hörten wir High Enough to Carry You Over. Churches, das sind Ian Cook, der hat früher mal bei den Bands Aerogram und auch bei The Unwinding Hours gespielt, eher so gitarrenlastige Geschichten. Dann ist Martin Doherty dabei, der war mal Tour-Mitglied von The Twilight Sad, auch eine sehr schöne Band. Und dritte im Bunde ist Lauren Myberry, die Sängerin, die wir gerade eben gar nicht hören konnten, weil sie bei diesem Song nicht mit an den Vocals zu hören war. Ganz einfach. Churches haben gerade mit Every Open Eye ihr zweites Album veröffentlicht. Das Debütalbum damals mit dem Titel The Bones of What You Believe aus dem Jahre 2013 ist eingeschlagen wie eine Bombe. Das neue Album verkauft sich auch wie geschnitten Brot, ist in England und USA schon vor 2-3 Wochen erschienen, hierzulande erst diese Woche und hat sich schon gut verkauft, ist in England auf Platz 4 der Albumcharts, in den USA bei den US Billboard Charts sogar auf Platz 8, also da ist glaube ich noch ein bisschen mehr Verkaufstandtisch unterwegs. Ja, die Menschen stehen auf lupenreinen Synthie-Pop, denn die gibt es hier geboten auf dem neuen Album von Churches. Ich halte es da eher mit schönen alten Dub-Sound mit Singers and Players. England 1982, da tobte gerade der Post-Punk und die Singers and Players machten trotzdem ganz entspannte Dub-Musik. Singers and Players, das war so ein loses Kollektiv von Musikerinnen und Musikern, die sich um Adrian Sherwoods On New Sound Label geschart hatten und die zwischen 81 und 88 fünf Alben aufnahmen. Eins davon, Revenge of the Underdog aus dem Jahre 82, wird diese Tage wieder veröffentlicht mit Bonustracks. Eine ganze EP ist noch mit dabei, War of Version heißt diese. Und von der hörten wir gerade den Song Dispension Dub. Das Ganze wirklich ganz entspannt zum Zurücklehnen und zum Eintauchen in den Sound von vor über 30 Jahren. Maya Vidal wiederum ist eine Dame aus der heutigen Zeit, hat gerade mit You're the Waves ihr zweites Album veröffentlicht und hier kommen sie mit Mama Told You So. Vidal hat frisch in diversen Bands gespielt. Eine hieß Your Kid Sister. Da haben sie nur Cover-Songs gespielt von ihrer Teenager-Lieblingsband Rancid. Kann man sich gar nicht vorstellen, wenn man sie jetzt hört. Ich habe irgendwann sie beschlossen, unter ihrem eigenen Namen aufzutreten. Maya Vidal und mit You're the Waves gerade eben ihre zweite Platte veröffentlicht. Und Mama Told Me So hieß dieser Song gerade eben von dieser Künstlerin, die, ich glaube, so ein bisschen französische Wurzeln hat. Und auch ein bisschen japanisch-deutsch abstämmig ist, aber in den USA aufgewachsen ist und inzwischen zwischen New York und Barcelona hin und her pendelt. Sind ja auch natürlich coole Orte, in denen man da wohnen kann. Saint Seneca sind eine Indie-Band aus den USA, aus Ohio kommen sie, haben auch schon seit langer Zeit sind sie unterwegs. Hab sie aber noch nicht so richtig wahrgenommen, vielleicht weil sie einfach auch ihren Stil geändert haben. Die neue Platte Such Things ist wirklich sehr schön gemacht. Hier kommen sie mit Soft Edges. Everyone, everywhere, all the time, waiting on a soft messiah, and everyone everywhere all the time, waiting on a simple sigh of relief. And if you ever really die, I would be surprised. Life is long, long enough to be mean. Life is short, short enough to mean something to those who long for longer. Soft Edges von Saint Seneca. Die können auch lauter sein. Eben hier so eine eher akustische, reduzierte Version ihrer Musik. Auf dem Album Such Things gibt es sonst doch, wie gesagt, etwas nicht krachiger, aber schon etwas dynamischer manchmal zu. Aber ruhige Momente finde ich manchmal dann auch ganz okay. Überrascht haben vor kurzem Beach House, das Dream Pop Duo aus Baltimore, haben ja erst im Herbst mit Depression Cherry ihre neue Platte rausgebracht, mit diesem Samtcover. Wirklich so zum Anfassen, wie so ein Samtbezug haben sie da drauf gestickt, drauf geklebt, irgendwie auf den Plattencover. Jetzt haben sie nachgelegt, Thank Your Lucky Stars heißt eine neue Platte, also zwei Alben innerhalb von kürzester Zeit aufgenommen. Aufgenommen haben sie die zusammen, aber veröffentlicht sozusagen. Ja, und hier kommen sie mit ihrem Song One Thing, Beach House. Thank you. USA Dream Pop hier mit Beach House und ihrem Song, wie ist er noch gleich hier, One Thing vom neuesten Album Thank Your Lucky Stars. Also zwei Alben in kürzester Zeit rausgebracht, hört man auch nicht häufig. Ja, und die Sängerin hier, Victoria LeGrand, möchte gerne so klingen wie Kendra Smith damals, lange her, und kriegt sie natürlich auch nicht hin, weil das ist unerreichbar. Letzter Song in der ersten Stunde kommt von Rivulets. Die Band von Nathan Amundsen hat ja auch vor kurzem mit I Remember Everything eine neue Platte veröffentlicht. Davon hier der Song Your Own Place to Ruin.